das weiße Feld und sie schimmern fast wie Gold, wenn ein Sonnenstrahl drauf fällt. Du bist ein arisches Kind, all unsere Liebe, das Schicksal dieser Erde liegt in deiner Wiege. Du bist ein arisches Kind, all unsere Liebe, das Schicksal dieser Erde. Schicksal dieser Erde liegt in deiner Wiege.